In enger Zusammenarbeit entwickelten das Medizinische Institut des Gesundheitsministeriums und ein Forschungskollektiv an der Technischen Universität Kimchaek entsprechend der Realität Koreas ein neues Luftmesser. Das Forschungsteam entwarf ein neues Real-Time-Luftverschmutzungskontrollsystem, mit dem man die verschmutzten Stoffe, Temperatur und Feuchtigkeit in der Atmosphäre komplex messen kann, und entwickelte in einem kurzen Zeitraum auch einen neuen Klassierer, der die für den menschlichen Körper schädlichen Elemente von Stäuben in der Luft absondert. Durch die Einführung des neuen Luftmessgerätes, dessen Herstellungskosten sehr niedrig sind und mit dem man die verschmutzten Stoffe von winziger Konzentration in der Luft genau messen kann, wurde es bestätigt, dass alle Messwerte in der Hinsicht auf Genauigkeit das Weltniveau erreicht haben.